Filmkritiker sind nicht immer einer Meinung mit dem Kinopublikum. Vorige Woche etwa schrieb Verena Lücken in der FAZ über den Marsianer mit Matt Damon und warf ihm eine glatte Oberfläche vor, unter der sich nichts verberge. Keine packende Geschichte, keine Angst, kein Gefühl überhaupt. Womöglich war ihr der neue Ridley Scott-Film schlicht zu Mainstream-mäßig. Die Matt Damon-Fans wird es nicht abhalten und für alle anderen gibt's genug Alternativen bei den Arthouse-Filmen. Welche da am besten liefen, verrät uns Hartwig Tegler mit den Arthouse-Charts. What great stuff are we seeing today, Fritz? Jeder Film muss eine Idee klar zum Ausdruck bringen, Jerry. Hier geht es um den Kampf des Individuums gegen das Schicksal. Aber das Schicksal ist auch im Kino häufig das Alter. Schöner Variationsreichtum dazu im Arthouse-Kino dieser Woche. Margaret und ich haben auch ein Recht darauf zu feiern. Draußen. Und da kann ich meiner Schwester nur zustimmen. Das überrascht mich nicht. Variante 1 zum Alter. Das Überholte an sich, historisch. Ja, ich weiß, die einen sagen so, aber die anderen sagen seit 1789 eben so, dass die Monarchie auf den Müllhaufen der Geschichte gehört. Das Kino hingegen hat in den letzten Jahren in Sachen Royalismus unendlich gemenschelt. Und wir können uns inzwischen natürlich fragen, ob Elisabeth II., die in A Royal Night am 8. Mai 1945 mal eine Nacht draußen außerhalb des Palastes durchfeiern darf, ob The Queen Helen Mirren spielt oder ob, eben ganz umgekehrt, Helen Mirren die Queen. Nee, Moment, irgendwie ist das jetzt vertauscht. Jetzt ist ja Platz 5, A Royal Night von Julian Jarrett. Ergo, sollte Elisabeth II., also aus dem Leben scheiden, dann nun ja, für eine Nachfolge-Queen wäre in jedem Fall gesorgt. Und wenn Helen Mirren dann doch nicht können sollte, Sarah Gordon, die jetzt aus A Royal Night, obwohl, nee, die ist Kanadierin. Nochmal nachdenken. Ich möchte dir was erzählen. Okay. Platz 4, 45 Years von Andrew Haig. Also, ich bin mir sicher, ich hab's dir erzählt, aber es ist schon lange her und okay, erzähl. Ja. Helen Mirren ist 1945 geboren, Charlotte Rampling ein Jahr später, ist also inzwischen 69. Mehr als 30 Filme hat Charlotte Rampling allein seit dem Jahr 2000 gedreht. Wie Helen Mirren ist Charlotte Rampling die große Ausnahme unter den weiblichen Schauspielerinnen, die im Alter noch großartige Rollen bekommen und, wie die Mirren und die Rampling, ähnlich wie Meryl Streep, mit jedem Jahr, dass sie älter werden, intensiver spielen. Du hättest es mir einfach sagen können, Jeff. Ist wirklich alles in Ordnung? Ja, alles okay. Ich kann ja nicht böse auf etwas sein, das vor unserer Zeit passiert ist, oder? Charlotte Rampling jetzt als alte Ehefrau eines alten Mannes, in deren Leben die Vergangenheit einbricht. Bei dieser alten Dame hingegen ist es nicht die Vergangenheit, sondern, tja, am Ende, beziehungsweise Zelda. Kurz vorm Ende im Alter. Gott, bist du das? Platz 3. Am Ende ein Fest von Sharon Maimon und Tal Garnett. Wenn der Tod naht und sich Gott schon mal prophylaktisch meldet. Ja, Zelda, ich bin bei dir. Das glaubt mir doch am Leben keiner, dass du mich gerade anrufst. Nun gut, in Wirklichkeit nicht Gott, sondern Jehesekiel, Rentner-Ex-Ingenieur, der dann auf Nachfrage eine Maschine baut, mit der Mann oder Frau schnell und sanft in den Tod gleiten kann. Am Anfang Komödie, dann wird am Ende ein Fest, ernsthafte Reflexion über das Altwerden und dann das Gehen. Platz 2. Kommen Sie herein, Zöllner. Ich und Kaminski von Wolfgang Becker. Das ist Jana. Oh, Zöllner, seien Sie froh, dass Sie jung sind. Alter Sack trifft auf Jungen, ja bitte, auf einen jungen Drecksack. Was wollte er, Jana? Was sollten Sie tun? Das haben Sie doch gesehen. Da muss doch noch mehr gewesen sein. Sie sehen doch, wie alt er ist. Das könnte rührend sein, das hätte auch wuchtig werden können, aber es ist geradezu unmöglich, sich in Ich und Kaminski von dieser Maske nicht irritieren zu lassen, die Jesper Christensen 1948 geboren als Kaminski aufgepappt worden ist. Das wirkt so künstlich, dass Alter hier leider lächerlich wirkt. Platz 1. Der Staat gegen Fritz Bauer von Lars Kraume. Lars Kraume hat in Der Staat gegen Fritz Bauer in Sachen Maske auch einiges unternommen, um Burkhard Klausner wie Fritz Bauer aussehen zu lassen, aber dann doch so wenig, dass es gar nicht störend oder irritierend wirkt. Was aber auch damit zu tun hat, dass die Geschichte des schwulen sozialdemokratischen jüdischen Juristen und Remigranten, der die Frankfurter Auschwitz-Prozesse der 1960er Jahre initiierte und den Aufenthalt von Adolf Eichmann an den israelischen Geheimdienst verriet, dass diese Erzählung über eine große Figur der jüngeren deutschen Geschichte eine Wucht hat, bei der alles andere dann doch schnell nebensächlich wird. Dein heiliger Zorn, der hält dich jung. Nein, mein Zorn ist begleitet von Ohnmacht und die macht mich alt. Ja, ein Alter. So, wie man ein Alter oder eine Alte irgendwann selbst sein möchte.